Es freut mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Wie ihr hoffentlich alle seht, geht es mir gut. Die kleinen Zipperleins, die kann man vergessen. Zur Erinnerung, ich hatte vor, ja, jetzt fast schon 3 Jahren eine Stammzellentransplantation. Die hat also sehr gut geholfen. Inzwischen habe ich vor 2 Monaten meinen Spender kennengelernt. Nach dem Motto, die Polizei, dein Freund und Helfer, war es ein Bereitschaftspolizist aus Uelzen. Ich dachte, ich hätte irgendwo in der Welt rumfahren müssen und da brauche ich mich nur ins Auto zu setzen über die B4 und in einer Stunde war ich da. Es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir bleiben weiter in Kontakt. Und ich habe so den Eindruck, nicht nur in meinem Körper jetzt als Zwilling, dass er also, auch wenn er nicht fromm ist, aber ein sehr solides Leben geführt hat. Denn ich merke keine Ausfälle oder keine besonderen Süchte. Es ist alles im grünen Bereich. Danke auch für die Einleitung, die ja fast so einen geschichtlichen Hintergrund hatte. War mal interessant zu sehen, dass die Kleinen, die scheinbar Kleinen, gar nicht so klein sind, sondern ganz groß. Und die scheinbar ganz Großen im Grunde manchmal ganz klein sind. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist eins der ersten Gebete, die wir vielleicht alle gelernt haben, wobei ich heute Nachmittag nochmal nachgedacht habe, wie heißt das denn wirklich? Ich hab's vergessen. Ich bin klein, mein Herz ist rein oder mein Herz mach rein? Im Internet steht einmal mach und ist. Wie ist es eigentlich? Mach rein. Ja, hört sich auch besser an, denn Kinderherz ist nicht unbedingt rein. Wir kennen solche Gebete, die die Erwachsenen den Kindern weitergeben. Sicherlich ist es so richtig, wenn Kinder so beten. Kinder empfinden sich ja als klein, als kleine Menschen. Und wenn die Kinder denn älter werden, dann ändert sich viel, auch die Gebete und auch der Gebetsstil, wenn überhaupt noch gebetet wird. Manchmal denke ich, dass es auch für uns Erwachsene so eine innere Haltung geben sollte, mit der wir vor Gott treten. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Aber vorsichtig, natürlich, wenn wir so beten, senken wir unseren Kopf, gehen in uns und fühlen uns nicht unbedingt groß. Es gibt eine gewisse Theologie, besonders in den Freikirchen, die sieht so aus, dass der Mensch sich klein, ganz, ganz klein macht, um von Gott erhört zu werden. Das lesen wir ja auch in der Bibel, wir werden heute noch einiges davon hören. Da spricht man von der Erbsünde, der Mensch ist von Geburt an schuldig und im Grunde unwürdig, vor Gott zu treten. Die Grundhaltung, der Grundverdacht ist, dass die Anlage des Menschen im schlechten Wollen und üblen Taten, dass er sich so äußert, dass einfach alles schlecht ist. Ich bin klein, mein Herz mach rein. Schauen wir uns nach diesen Beobachtungen einmal in der Bibel um, dann finden wir den heutigen Predigttext, er steht im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ich bin klein, mein Herz mach rein. In dieser Richtung zielt auch der heutige Predigttext. Wir sind töricht, wir sind schwach, wir sind gering und verachtet. Aber interessanterweise genau das, wo wir gar nicht so viel mit anfangen können. Wer möchte denn schwach und verachtet sein? Genau das hat Gott an uns gern. Was ist das für eine verrückte Vorstellung? Er kann nur mit den schwachen Menschen, die von sich sagen, alles Herr bist du, damit kann er was anfangen. Ja, stimmt das eigentlich? Sind wir denn wirklich so schwach? Sind wir wirklich so schwach? Da müssen wir mal etwas nachbohren. Natürlich, auf den ersten Blick, sind wir schwach. Diese Einstellung gibt es auch bei Jesus. Auch er gibt die Weisung, sich nicht zu loben, sich nicht direkt oben an die erste Stelle der gedeckten Tafel zu setzen, sondern am untersten Ende. Und dann kann man immer noch Stück für Stück dann hochrutschen, wenn es dann gewünscht wird. Aber was sagt die Bibel dazu, das Alte Testament? Und da scheint der Psalm 8 genau das Gegenteil auszusagen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Und jetzt kommt's. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allzumal, dazu die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da haben wir's. Es ist scheinbar genau das Gegenteil. Hier sehen wir es. Gott wird als der Schöpfer des Himmels und der Erde beschrieben und der Mensch ist Gottes Werk. Aber es wird nicht gesagt, wie klein der Mensch ist, sondern wie groß er ist. Merken wir die Winzigkeit und Schwachheit des Menschen und die Größe schließen sich nicht aus. Wir sind beides. Die Größe des Menschen bezieht er aus der Größe von Gott. Gott ist der Schöpfer, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist unendlich erhaben. Bilden wir uns doch nicht ein, dass er unsere Kleinheit bräuchte, um groß zu werden. Was wäre das für ein Gott? Was wäre das für ein Schöpfer, der uns zuerst klein macht, um uns dann groß zu machen, damit er groß rauskommt? Ich glaube das Gegenteil. Gott hat uns mit so viel Lebenskraft und Lebenslust und Kreativität ausgerüstet, weil er uns als Mitarbeiter haben will, als Mitarbeiter in seinem Reich. Und auch bei Jesus finden wir die Tendenz, den Menschen im Angesicht Gottes groß zu machen. Was sagt er in der Bergpredigt? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da zittern einem schon mal die Knie. Da möchte man sich am liebsten verkriechen, wenn man das hört. Ist ja auch viel einfacher. Aber tatsächlich wird man dem christlichen Menschenbild nicht gerecht, wenn man nur immer klein von sich denkt. Oder, was ja noch viel schlimmer ist, wenn man sich gegenseitig klein macht. Wir sind ja alle in einem fortgeschrittenen Alter und wenn ich so an die vielen Evangelisten, schau mal nicht mal nach links, so an die vielen Evangelisten denke, was ich so im Leben und ihr auch so gehört haben, da muss man sagen, ob das nun beim Jans-Team war oder Anton Schulte oder Werner Heukelbach, da ist man zuerst mal richtig klein gemacht worden. Aber ganz klein. Und dann muss man damit leben. Es gab auch Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, nein, so klein bin ich gar nicht. Vor allen Dingen, wenn ich dann zur Kanzel gegangen bin habe ich gesagt, der Herr hat sie in meine Hand gegeben. Und jetzt wollen wir dir mal zeigen, was Sache ist. Besonders bei Trauerreden, da kann man ja ziemlich deutlich werden. Jetzt mache ich die Zuhörer mal so richtig rund. Sie können ja nicht rausgehen und die waren ja noch nie im Gottesdienst. Jetzt müssen sie das Höllenfeuer so richtig spüren und an zu schwitzen anfangen. Ich glaube, das ist eine ganz falsche Grundeinstellung, weil sie die von Gott angelegte Größe im Menschen, seine Fähigkeiten und Leistungen, vor allen Dingen die von Gott gegebene Würde und Größe verachtet. Der Mensch unendlich klein, aber doch die Krönung der Schöpfung. Zwei Seiten einer Medaille, mit der wir sehr sorgsam und vorsichtig umgehen müssen. Denn jede Seite hat seine Gefahren, wenn wir sie überbetonen. Ich bin klein. Diese Grundhaltung birgt die Gefahr, dass der fromme Mensch in sich verkrümmt und am Ende nicht mehr gerade denken und sehen kann. Ich tauge nichts, ich bin nichts, ich elender, armer Sündenknecht, was kann ich denn schon? Und das Elternhaus packt da noch einen drauf. Und wenn man dann in der Pubertät, so wie ich, hören musste, das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Ja, ja. Dann kann man sich ganz gut vorstellen, wie so ein Leben verläuft. Und dass ich heute hier stehe und so gelassen darüber reden kann, das ist Gottes Größe, nicht meine Größe. Da bin ich sehr, sehr froh darüber. Es kommt daher, weil man früh anfangen muss, auch mal über den Tellerrand zu schauen, auch mal über den Tellerrand zu glauben, ohne bei irgendwelchen extremen Gruppen zu landen. Wenn man das nicht macht, dann muss man wirklich aufpassen. Da muss man schwer aufpassen, dass man am Ende nicht in Königslutter landet oder, wenn man fromm daran hält, in der Hohen Mark. Und da gibt es Menschen, die denken genau anders. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Die sind sich keiner Schuld bewusst. Sie haben zwar das Evangelium immer wieder gehört und von der Schuld, aber das stört sie dann nicht. Das ist genau wie die Leute, die sagen, wir haben doch nichts falsch gemacht. Wir haben nichts falsch gemacht. Und dann denke ich immer an Korinther 13, Vers 13. Ist ja das Thema für die Hochzeit. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das Interessante daran, ich würde das am liebsten ändern. Da steht nicht, das Größte ist der Glaube, sondern die Liebe. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Die Frage stelle ich mir selber. Wie ist denn der CVJM entstanden? Da wollte einer in England von Jesus erzählen, aber er kam nicht ran an den Menschen. Und irgendwann hat er erfahren, der andere junge Mann, der isst gerne Austern. Und er selber hat nicht so besonders gern Austern gegessen. Und da sind die beiden losgezogen. Der eine hat den anderen eingeladen zum Austernessen. Was ist daraus erwachsen? Der CVJM, YMCA. Ja, und die anderen? Ich bin groß. Hoppla, jetzt komm ich. Ich lasse mir von dem da oben keine Vorschriften machen. Schließlich hat Gott mich ja etwas weniger groß gemacht, als er selbst ist. Und dann werden die Grenzen zwischen groß und klein verwischt. Und dann kommt es, das amerikanische Wohlstandsdenken. Und dann jubelt man einer Amerikanerin zu, die schon längst Deutschlands Bildschirme erobert hat. Mir sagte mal jemand über diese Frau mit den drei Ehrendoktortiteln. Von Joyce Meyer habe ich alle Aufzeichnungen, die ich kriegen konnte, auf meinem Videorekorder. Ich habe sie alle. Dabei wäre mir fast rausgerutscht. Haben Sie sie wirklich alle? Ich hab's dann nicht gesagt. Ich konnte mich noch bremsen. Dieser Besuch wäre mit Sicherheit ins Auge gegangen. Zum Schluss hat Gott doch nur die Aufgabe, diesen Menschen auf die Schulter zu klopfen und sie zu bestätigen. Und an der Spitze, das darf man ja auch mal sagen, in diesem Jahr, wo so unzählige Reformationsfeiern gefeiert werden, an der Spitze steht ein Mann, der von sich aus sagt, dass er der Stellvertreter Gottes auf dieser Erde ist. Und wenn er dann ex cathedra spricht, dann ist das ein fester Glaubensgrund und wehe, wer davon abweicht. Merkt ihr, wie viel Gefahren darin stecken? In dem Kleinsein und in dem Großsein? Wie kommen denn nun die beiden Glaubensströmungen zusammen, dass wir nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Pferd fallen? Hier muss man wieder zurückkommen zu unserem Predigttext. Paulus, und das ist ganz logisch, spricht aus seiner Biografie heraus. Er selbst hat Jesus nicht persönlich getroffen, außer in der Berufung kurz vor Damaskus. Ja, mehr noch, er war selbst ein Verfolger der ersten Christen. Und mit seiner Berufung hat er die Verfolgung aufgegeben und ist der größte christliche Missionar geworden. Das heißt vor allen Dingen, er war selber töricht, weil er der Verfolger war. Er war selbst gering, weil er Jesus nicht kannte. Und dann passiert diese wunderbare Wendung, steht auch im 1. Korintherbuch, diesmal im 15. Kapitel. Zuerst von allen ist Jesus auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was ist hart? Hat von uns doch keiner behauptet, unzeitige Geburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und jetzt kommt diese Kehrtwendung von einer zur anderen Sekunde. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Das A und O. Ohne Gottes Gnade fällt man links runter vom Pferd, fällt man rechts runter vom Pferd, aber mit Gottes Gnade bleibt man oben. Dann ist es also kein Wunder, dass Paulus in dieser Denkstruktur von Kleinheit redet. Dazu kommt noch, dass die Gemeinde in Korinth eine Gemeinde der Unterschicht war. Menschen waren überwiegend arm. Es gab da ein paar Reiche, gab es ja auch noch die Schwierigkeiten mit dem Essen und so weiter. Die waren dann schon satt, die Armen kriegten dann nichts. Diesen Menschen spricht Paulus in ihrer Lage Mut, Kraft und Größe zu. Aber auch sonst gibt es diverse Sichten auf Kleinheit in der Bibel. Israel wird erwähnt, das Kleinste unter den Völkern. Bethlehem, die kleinste der Städte, wo Gott Mensch wird. Was ist die Spitze der Kleinheit und der Größe? Das ist der Karfreitag, das ist das Osterfest. Denn Jesus wird durch Gott selbst erniedrigt, gedemütigt und gefoltert. Er stirbt am Kreuz. Damit ist er in der äußersten Niedrigkeit angelangt. Doch zu Ostern wird er auferweckt und erhöht. Das bedeutet doch nichts anderes für mich jedenfalls, dass die Struktur von Kleinheit und Größe schon im Glauben angelegt ist. Vielleicht treffen sich darum auch die beiden Stränge der Bibel, die Kleinheit und die Größe der Menschen in der Auferstehung. Denn so groß der Mensch von Gott angelegt worden ist, so groß ist auch sein Scheitern. Wer anders könnte uns das besser lehren als Petrus? Und jetzt kommt der ungemeine Zuspruch Gottes, auch in der Schwachheit, auch in der Krankheit, auch im Scheitern ist Gott bei uns und trägt uns durch. Wir kennen doch diesen Spruch. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Denn nur aus Kleinem, denn nur aus unserem Selbstzweifeln und auch unserer Schwäche kann Gott Großes schaffen. Und das will er auch. Aber vergessen wir nicht, am Anfang steht nicht unbedingt die Größe des Menschen. Am Anfang steht das Ja Gottes zu uns. Das Ja, was so oft von der Kirche verschwiegen wurde, verkürzt wurde. Am Anfang steht Psalm 8, mit Ehre und Herrlichkeit sind wir alle gekrönt. Am Anfang war die Schöpfung Gottes, der sie gesegnet hat. Das ist also eine Theologie, die die Schönheit der Schöpfung wahrnimmt. Die Schönheit der Menschen an Seele und Körper, auch an ihren Unvollkommenheiten. Was ist das für ein Segen Gottes, wenn er sagt, ich liebe dich, du bist in deiner Freiheit Teil meiner Welt. Du bist in deiner Kreativität Mitarbeiter und Teilhaber der wundersamen, segensreichen Entwicklung in der Welt. Das spricht der Herr zu uns. Deshalb können wir gewiss sein, ob wir uns nun schwach oder stark empfinden. Wir können beten und vor Gott, vor Jesus unser Anliegen bringen, was uns schmerzt und was noch dunkel für uns ist. Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, ich vertraue, trage mein Misstrauen. Jesus, ich bin zuversichtlich, nimm du meine Skepsis fort. Jesus, ich hoffe, hilf meiner Mutlosigkeit. Jesus, ich habe Sehnsucht, hilf meiner Fantasielosigkeit. Je mehr wir Jesus und dann natürlich auch aneinander unsere Wunden, unser Verstummen, unsere Schwachheit und unseren oft so gefährdeten Glauben zeigen können, umso mehr werden wir immer wieder an unsere Berufung erinnert. Umso mehr werden wir Nachfolger Christi. Umso mehr werden wir das Ja Gottes in unserem Leben hören. So werden wir zu Menschen, als die wir gemeint sind, so wie Gott uns haben will. Er kann uns heilen. Er selbst will uns mit hineinnehmen in das Wachsen der ganzen Schöpfung. Ich möchte schließen mit einem Gedicht oder man kann es auch sagen Lied, welches mich in den 70er Jahren zum ersten Mal bei einer Evangelisation in Wuppertal eiskalt getroffen hat. Da war ich 20 Jahre alt, so mitten in der Pubertät oder sagen wir Spätpubertät in den Freikirchen. Ich komme ja aus der Freikirche, da ist das ja alles so ein bisschen verzögert. Ja, ich höre da ein bestätigendes Lachen. Ja, dann sieht man auch nicht gut aus und dann hat man auch noch Akne und alles Mögliche. Freundin hat man natürlich nicht. Und dann saß da der Hebbinghaus und der Prediger, das war der Pfarrer Diehl, auch aus Wuppertal. Der gab uns dann, der sah unser Elend, das war eine Jugendevangelisation, und dann gab er uns einen Zettel und sagt, also morgen früh mal durchlesen, am Abend nicht, ihr habt genug gehört. Es stammte von keinem Geringeren als Matthias Claudius, der inzwischen zu meinem Lieblingsschriftsteller geworden ist. Muss man einfach lesen und wer nur bei dem Mond ist aufgegangen stehen bleibt, der hat zwar schon viel erkannt, aber noch viel mehr die Briefe, die er seinem Sohn Andreas geschrieben hat. Ach. Da sagt er, oder singt er, ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe, dass ich die Sonne, Berg und Meer und Laub und Gras kann sehen und abends unterm Sternenheer und lieben Monde gehen. Und dass mir dann zumute ist, als wenn wir Kinder kamen und sahen, was der heilige Christ bescheret hatte. Amen. Ich danke Gott mit Seitenspiel, dass ich kein König worden, ich wär geschmeichelt worden viel und wär vielleicht verdorben. Auch bete ich ihn von Herzen an, dass ich auf dieser Erde nicht bin ein großer, reicher Mann und auch wohl keiner werde. Denn er und Reichtum treibt und bläht, hat mancherlei Gefahren und vielen hat's das Herz verdreht, die Weiland wacker waren. Und all das Geld und all das Gut gewährt zwar viele Sachen, Gesundheit, Schlaf und guten Mut, kann's aber doch nicht machen. Und die sind doch bei Ja und Nein ein rechter Lohn und Segen, drum will ich mich nicht groß kasteien des vielen Geldes wegen. Gott gebe mir nur jeden Tag, so viel ich darf zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach, wie sollt er's mir nicht geben? Ja, und das habe ich dann gelesen am Morgen, als ich in den Spiegel guckte und sagte, ich kenne dich nicht, ich wasche dich aber trotzdem. Und jetzt kommt der große Hammer. Wisst ihr, wie er das Lied, das Gedicht überschrieben hat? Ganz einfach. Täglich zu singen. Gebt mal bei Google ein, täglich zu singen. Seiten voll. Täglich zu singen. Da habe ich nicht meine Bekehrung erlebt, die war schon zum Glück ein paar Jahre früher. Aber dann habe ich gemerkt, wie groß ich eigentlich bin. Auch wenn ich mich im Spiegel manchmal nicht erkannte. Täglich zu singen, ich danke Gott und freue mich. Druckt das aus und sprecht das jeden Tag. Und nach einem Monat sieht die Welt schon ganz anders aus für euch. Und dann kann man vielleicht ganz neu einstimmen in die alten Worte des modernen Psalms 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind alle deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Ich streite mich nicht darüber, ob ich nun klein bin oder groß bin. Ich bin beides in Gottes Hand. Amen.